Ich sehe dich so vor mir stehen, unglaublich schön. Vielleicht hab ich ein Bier zu viel und sollte jetzt gehen. Mein Gott, wie ich nach Worten such und finde nicht eins für das, was ich dir sagen will. Kenne ich keins. Du sagst, du musst jetzt langsam los. Ich nicke, ja, ja. Warum zur Hölle sag ich nicht? Bleib bitte da. Ich bin nicht verliebt, schon gar nicht in dich. Wie kommst du darauf? Das ist lächerlich. Sieh ich denn so aus, als ob ich so einer wär? Ich bin unverwundbar, das passiert mir nicht mehr. Ich bin nicht verliebt, selbst wenn das so wär, würd ich's dir nicht sagen, das wär völlig verkehrt. Solange ich nicht weiß, ob es dir auch so geht, bin ich nicht verliebt und du tust mir nicht weh. Ich bin unverwundbar. In mir schreit alles, sag doch was. Und doch bleib ich stumm. Oh Gott, ich hasse mich dafür. Männer sind dumm. Du lächelst und reichst mir die Hand. Vielleicht bis bald. Ich lächle dich verlegen an. Man sieht sich halt. Langsam öffnest du die Tür und fragst mich, bist du morgen hier? Dieselbe Zeit, dieselbe Bar. Ich flehe, ja, ja.